So muss Österreich am 9. Februar 1801 in den Frieden von Lunéville willigen. In Italien bleibt ihm nur Venetien bis zur Etsch. Der Großherzog von Toskana, des Kaisers Bruder, der sein Land verliert, soll durch Salzburg, der Herzog von Modena mit dem Breisgau, entschädigt werden. Frankreich behält das linke Rheinufer. Rechts des Rheins dürfen Breisach, Kiel, Kastel, Philippsburg, Ehrenbreitstein und Düsseldorf nicht befestigt werden, wie im Versailler Vertrag von 1919. Der Talweg des Rheins zwischen Holland und Basel ist fortan die Grenze zwischen der Republik und dem Reich. Die Entschädigung der betroffenen Reichsfürsten erfolgte unter französischer Mitwirkung. So haben die Franzosen den Sieg davongetragen, so leidenschaftlich sich auch Thugut für einen erfolgreichen Ausgang eingesetzt hatte. Nach diesem neuerlichen Misserfolg tritt er nunmehr endgültig zurück. Bonaparte weiß den Zaren Paul auf seine Seite zu bringen. Dieser ist nun bereit, mit Frankreich gegen England zu kämpfen. Auch Preußen, das unter Friedrich Wilhelm III. Von 1797 bis 1840 eine schwankende Politik macht, weiß der erste Konsul zum Beitritt zu bewegen. Von ihm verleitet, lässt es in das englische Hannover Truppen einrücken, aber die Koalition geht auseinander, als der Zar plötzlich einer Palastrevolution erliegt. Er wird in der Nacht vom 23. auf den 24. März ermordet. Sein Nachfolger Alexander I. macht mit den Franzosen Frieden. Auch England schließt am 27. März 1802 in Amiens mit Frankreich ab, sodass nach 10-jährigem Kampf in Europa der Friede wiederhergestellt ist. Die Russen haben sich im Frieden mit Frankreich die Mitwirkung bei der Entschädigung der deutschen Fürsten ausbedungen. Die beiden deutschen Großmächte aber sind durch ihr gegenseitiges Misstrauen um allen Einfluss in Deutschland gekommen. Das Heilige Römische Reich legt sich endgültig zum Sterben. Der Kaiser hat auch nicht ein Wörtlein mehr zu sagen. Gierig streben die mittleren und kleineren Staaten, möglichst viel aus der Beute für sich herauszuschlagen. Da aber das letzte Wort darüber die Franzosen und Russen sprechen, wird die Gunst des Zaren und des einflussreichen französischen Ministers Talleyrand, die man mit Geld kaufen kann, erstrebt. In der unwürdigsten Weise antichambrieren die Gesandten der deutschen Fürsten in den Vorzimmern des korrupten Ministers. Maßgebend wird der französisch-russische Entschädigungsplan vom 3. Juni 1802, dem ein Vierteljahr später auch Österreich zustimmen muss. Die für die Verhandlungen bestimmte Reichsdeputation stimmt am 25. Februar 1803 im sogenannten Reichsdeputationshauptschluss bei. Die Entschädigung der 97 auf dem linken Rheinufer deposedierten Reichsstände vollzieht sich ungleich genug, je nach dem Grad, der an Talleyrand und seine Geliebte Frau Grant oder seinen Sekretär Mathieu erfolgten Zahlungen. Österreich muss Passau, das es schon besetzt hat, an Bayern geben und Salzburg wird dem Großherzog von Toskana zugesprochen. Auch den Breisgau und Ortenau verliert es. Seine Vorlande sind damit erledigt. Preußen aber erhält für seinen Verlust am linken Rheinufer ein fünffach größeres Gebiet mit fast fünfmal so viel Einwohnern, nämlich die Bistümer Paderborn, Hildesheim, Erfurt und einen Teil von Münster, Quedlinburg, das Eichsfeld, Goslar, Mühlhausen und Nordhausen. Bayern erhält die Bistümer Bamberg, Augsburg, Freising, Passau, Würzburg und 16 Reichsstädte. Baden kann sich durch die russische Protektion eine 7- bis 8-fache Vergrößerung schaffen. Es erhält die rechtsrheinischen Teile der Bistümer Konstanz, Straßburg, Basel und Speyer, die Herrschaft Lahr, Mannheim, Heidelberg, etliche Reichsstädte und zahlreiche Klöster und Stifte. Die württembergischen Verwandten des Zaren erhalten fast das 10-fache an Einwohnern entschädigt, unter anderem wertvollen Gebieten 9 Reichsstädte, auch Gmünd und Heilbronn. Der Hessen-Kasseler, der mit Bestechung knausert, erhält nur Gelnhausen und 4 mainzische Ämter. Viel besser schneiden der Hessen-Darmstädter und der Fürst von Nassau-Usingen ab. Oldenburg erhält unter anderem Lübeck, Hannover, das Bistum Osnabrück. Aus Rücksicht auf Preußen wird der Oranier für die verlorenen Niederlande mit den deutschen Bistümern Fulda und Corvey sowie der freien Reichsstadt Dortmund entschädigt. Die mittleren und größeren deutschen Staaten hätten sich wohl mehrere solche Reichsdeputationshauptschlüsse gewünscht. Dass zugleich mit diesem Hauptschluss 3,5 Millionen Deutsche und ein Gebiet von 1150 Quadratmeilen in französischer Herrschaft übergegangen waren, hat diese Mehrer ihrer lächerlichen Reiche wohl erst recht kalt gelassen. 112 deutsche Reichsstände sind nun verschwunden. Von den geistlichen Ständen blieb nur noch der Reichserzkanzler in Germanien, der franzosenfreundliche Dalberg, der mit Regensburg entschädigt worden ist, ferner die Großmeister der deutschen Ritterorden. Lediglich 6 von den früher 51 Reichsstädten, Hamburg, Bremen, Lübeck, Frankfurt am Main, Augsburg und Nürnberg, sind dem Untergang ihrer Reichsfreiheit entgangen. Württemberg, Hessen-Kassel, Baden und Salzburg sind Kurfürstentümer geworden. Der Kaiser hat den letzten Rest seiner Macht eingebüßt. Durch diese erdbebenhafte Veränderung gewann zwar das Reich an Einheitlichkeit, aber durch fremden Machtspruch und zu fremdem Vorteil. Da die Rivalität Preußens und Österreichs anhält, hat es an Lebensfähigkeit nicht gewonnen. Auf diese Eifersucht gestützt kann Frankreich auf der Bahn seiner Erfolge weiterschreiten. Unter Verletzung der Demarkationslinie des Basler Friedens besetzen seine Truppen beim neuerlichen Ausbruch des Krieges mit England Ende Mai 1803 Hannover. In Preußen aber hält der neue Außenminister Hardenberg den ohne dies ängstlichen König von energischeren Schritten ab. Reich, Kaiser und Preußen bleiben auch passiv, als Napoleon am 15. März 1804 den Herzog von Enghien auf badischem Boden ergreifen und nach Vincennes schleppen lässt, wo er am 20. März erschossen wird. Der Reichstag versagt in kläglichster Weise. Als Bonaparte am 18. Mai 1804 unter dem Namen Napoleon I. den Titel eines Kaisers der Franzosen annimmt, zögern die deutschen Fürsten mit der Anerkennung nicht. Österreich verlangt nur, dass Frankreich dafür seiner Erhebung zu einem Kaisertum zustimme. Entgegen dem Rat des Publizisten Friedrich Gentz erfolgt nun am 10. August 1804 die Proklamation des Kaisertums Österreich. So ist mit dem völligen Erschlaffen der Reichsgewalt eine Entwicklung abgeschlossen, die den Besitz der Habsburger im Reich durch seine Verbindung mit außerhalb davon liegenden Erwerbungen nicht mehr aus dem Reichsgefüge herauswachsen ließ. Nun hat er es gesprengt. Denn wie soll im deutschen Kaiserreich ein Kaisertum Österreich Platz finden, wo schon die Errichtung eines Königtums Preußens, wie der alte Eugen sehr richtig empfunden hatte, das Gefüge des Reiches auf das Schwerste bedrohte?